Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria Schweiz. Im Studio begrüßt Sie Volker Niggewöhner von Kirche in Not. Die katholische Kirche in Lateinamerika steht vor großen Herausforderungen. Autoritäre Regierungen schränken die Glaubensfreiheit ein. Sekten bedrängen die Kirche und in manchen Ländern wird sie wegen ihrer Haltung zu Themen wie Abtreibung sogar mit Gewalt bekämpft. Über mögliche Lösungen für diese Probleme hat André Stiefenhofer mit Raphael Daqui gesprochen. Er war viele Jahre Teamleiter für Lateinamerika beim weltweiten katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Herr Daqui, zu Beginn eine Einordnung. Über welche Länder sprechen wir denn, wenn wir Lateinamerika sagen? Klar, also Lateinamerika geht so natürlich vom Chile, Argentinien bis zum Mexiko. Das heißt, wir haben so vier Hauptregionen, die wir arbeiten bei Kirche in Not. Eine ist natürlich Brasilien. Das ist fast wie ein Kontinent, so ein großes Land. Wir haben der Cono Sur, das ist die südliche Part von Lateinamerika. Dann haben wir alle Länder, die Andes, praktisch von Bolivien bis zum Venezuela. Dann haben wir Zentralamerika und Mexiko. Ja, dazu, das ist Nordamerika, aber gehört dazu zu Lateinamerika. Und die karibische Insel gehören auch dazu. Ich habe es gerade gesagt, man hat so das Gefühl, all diese ganze Region ist katholisch. Stimmt das? Ja, man muss sagen, auch in Brasilien, ich komme aus Brasilien, dass wir verlieren so 1% der Katholiken jedes Jahr. Ja, das gibt so Elemente da, dass wir müssen so gut begleiten. Die Region kommt insgesamt in den deutschen Medien jetzt recht wenig vor. Welche Nachrichten aus Lateinamerika waren denn für Katholiken in diesem Jahr besonders interessant? In diesem Jahr haben wir natürlich Kuba ganz eng betreut. In Kuba waren wir letztes Jahr. Und wir sehen so einen Moment der Krise, und ich glaube, das kann man nicht verstecken. Ja, das sind in die Zeitungen. Also die Situation im Moment ist eine schwierige Situation wie in den 90er Jahren. Ja, das heißt, die 90er Jahre so wenn der Kommunismus nicht mehr da war, vertreten so für große Nationen, dann hat Kuba eine große Krise gehabt. Und jetzt, wir sehen das wieder weiter, die Situation in Kuba. Aha. Erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr über diese Situation, weil wir in den deutschen Medien eigentlich recht wenig von Kuba hören. Man hört jetzt von Haiti, diesen großen Übergriffen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, aber vielleicht Kuba. Ja, Kuba, so das heißt, die BBC, die BBC hat vor kurzem geschrieben, dass im Moment dass die Regierung hat um Hilfe gebeten, zum Beispiel für Menschen, die brauchen Lebensmittel. Ja? Das heißt, das ist, kann man so schon sich vorstellen, dass eine Krise, wie wir haben gerade in Russland, zwischen Russland und Ukraine, hat auch Effekte über Lateinamerika, die Länder, die näher sind zu Russland, wie Kuba und Venezuela. Und das muss man denken, dass Effekte hat, natürlich auf Wirtschaft und auf das Leben der Bevölkerung. Wie offen ist Kuba denn für Hilfen von außen? Kann die Kirche da überhaupt helfen? Die Kirche ist sehr eine große Hilfe für die Menschen. Ne? Natürlich, das ist so, begleitet viele, die, ich würde sagen, was habe ich gesehen in Kuba, ist tatsächlich so eine große Durst nach Gott. Ja, ich sehe Menschen, die jetzt mittlerweile mit 65 Jahre alt, das sind Rentner sind, die suchen Katechismus und Katechese und suchen so die Sakramente, weil die haben so eine Phase ihres Lebens so geändert. Und die suchen nach Gott. Ja. Und die Kirche natürlich ist da, die Menschen zu begleiten, die Familien. Na, natürlich, Migration hat einen großen Effekt im Moment in Kuba. Viele suchen ein anderes Leben außerhalb des Landes. Das ist auch nicht zu verstecken. Kann man die Zahlen sehen. Es ist nicht nur in Kuba, auch in vielen Ländern von Zentralamerika, aber auch in Ecuador, auch in Venezuela. So in Venezuela, wir haben in den letzten Jahren 7 Millionen Personen, die sind aus Venezuela gegangen, um zu suchen, einen anderen Ort zu leben. Mit ein Grund dafür sind natürlich die autoritären Regierungen, die sich in Lateinamerika breit gemacht haben. Die haben alle so einen leicht sozialistischen Hintergrund, oder sehe ich das falsch? Ich würde sagen, dass Wir vermeiden ein bisschen zu viel zu beurteilen. Ja, was wir sehen, ist, dass so, es gibt Autoritarismus, trotz, es gibt so eine Scheindemokratie. Natürlich so sind Regierungen, die würden so gewählt. Aber wir sehen, dass die machen so große Schwierigkeiten für die Opposition. Das ist so. Die Kirche ist da. Ich habe einmal gehört und es gefällt mir das Bild. Die Kirche ist da wie eine Mutter neben einem Kind im Krankenhaus. Diese Bevölkerung ist so wie ein Kind, die im Krankenhaus ist, die leidet. Und die Kirche ist da. Wir können nicht so vielleicht das Ganze, die Krankheit wegnehmen, ja? Aber wir können die begleiten, wir können die hören, wir können die suchen, was sie brauchen. Und das ist, was die Kirche macht. Die Kirche ist also auch in autoritären Systemen an der Seite der Bevölkerung, aber sie kann natürlich nicht die Regierung umstürzen, das möchte sie auch gar nicht. Aber ist die Kirche denn in der Lage, die Grundbedürfnisse der Menschen zu stillen? Da geht es ja auch um Lebensmittel, da geht es um Gesundheitsversorgung, um Bildung. Ist so etwas denn möglich in Regierungen, die sagen, na, wir wollen das alles selber machen, wir brauchen die Kirche gar nicht? Ich glaube, viele haben mittlerweile, einige würde ich mindestens sagen, haben verstanden, dass die Kirche ist da, und ist da für alle. Und das ist sehr schön, weil die Kirche ist nicht nur da für die, die links oder rechts sind, sondern die Kirche ist da für alle. Alle, die das brauchen, haben wir gesehen in Kuba. Der riesengroße Arbeit, die die Kirche leistet mit Menschen, die alt sind, dass die in Alter kommen und manchmal müssen sie ein bisschen verlassen, weil die Migration so viele Menschen aus dem Land treibt. Ne? Und dann die Kirche ist da, sich zu kümmern um alten Menschen zum Beispiel. Und wer sich über autoritäre Systeme beschwert, der muss natürlich auch sehen, dass es noch viel Schlimmeres gibt als ein autoritäres System, nämlich zum Beispiel Anarchie. Und diese Anarchie sehen wir gerade in Haiti. Und es scheint so, als ob dieses Land schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht zur Ruhe kommt. Wie ist denn dort aktuell die Situation? Die Situation ist, kann man nur beschreiben, als katastrophal. Ja, wir haben so vor kurzem jetzt E-Mails bekommen. Wir haben oft Telefonate mit unseren Projektpartnern in Haiti. Wir sind so in den letzten 2 Jahren, wir können nicht reisen im Land einfach, weil es gibt nicht die Grundsituation, die uns erlaubt, eigentlich im Land zu fahren. Es gibt überhaupt, Kidnapping ist das neue Art, so wie macht man Geld. Diese Gangs machen Geld mit Entführungen von Menschen, auch vom Kirchenpersonal. Also wir haben von Schwester gehört, ne, die wurden entführt. Die Situation ist sehr schwierig, aber die Kirche ist da und versucht so die kleine Möglichkeit, so Medikamente, Essen zu geben. Und die Schule auch sind eine ganz wichtige so Arbeit von der Kirche. Viele Personen in Haiti besuchen Schulen, die von der Kirche betrieben sind. In solchen Ländern fragen sich natürlich Leute, die spenden wollen, die helfen wollen, kommt mein Geld überhaupt an oder wird es von den Banden gleich wieder weggenommen? Ich würde sagen, das ist die beste Investition, die kann man heute machen, ist so das Kirchenpersonal, die am Boden ist. Das ist unser Bodenpersonal wirklich, ja. Mhm. Die Kirche, die zu unterstützen, dass die dort bleiben. Viele versuchen so in den USA, in anderen Leben oder in der Dominikanischen Republik, die Kirche, die Missionare bleiben. Ja? Das heißt, sogar nicht so die Polizei gehen will, sind die Schwester, ja, sind die Seminaristen. Wir haben so ein Priesterseminar vor kurzem gehört. Die Priesterseminar funktioniert in Haiti, trotz des ganzen Schwierigkeiten, Kirchennot unterstützt die Seminaristen und die Berufungen in dieses Land. Das ist eine Investition, eigentlich nicht vom Außerhalb, dass man bringt etwas im Land, sondern dass wir Unterstützer, die da sind und das schon etwas machen. Das ist sehr schön. Dass die Kirche bleibt, das sieht man unter anderem auch an den Märtyrern, die es immer wieder gibt in diesen Ländern. Die Märtyrer werden verursacht sozusagen durch die große Kriminalität, durch die Unsicherheit. Ich denke da zum Beispiel an die Kartellkriminalität in Mexiko. Wie kann die Kirche denn in dieser Kriminalität arbeiten? Wie windet sie sich da durch sozusagen, durch diese ganzen Systeme? Das sind die schönsten Projekte eigentlich, die wir haben. Ich würde sagen, es sind eigentlich die Schwestern, die leben in Vierteln, in sehr armen Vierteln. Eigentlich Kriminalität ist überall in Mexiko, in einigen Ländern in Lateinamerika. Das ist eine riesengroße Challenge, eine Herausforderung für das ganze Bevölkerung in Lateinamerika, Kriminalität durch Drogenkartelle, aber andere Treiber. Aber ich würde sagen, die Kirche ist da. In Mitte dieser Viertel sind die Schwestern, die hören, die Mütter, die allein sind, sind die Schwestern, die kümmern sich, dass die Kinder so zur Schule gehen oder das nachmittags unterstützen mit Sachen, die sie brauchen in der Schule. Vielleicht das Niveau in der Schule ist nicht so gut, aber die Schwestern sind dazu, sich zu kümmern, dass die Kinder etwas mehr bekommen. Wie ist denn da dieses Verhältnis zur Mafia? Ich meine, die Kartelle sind ja sehr sichtbar zum Beispiel in Mexiko. Mhm. Sagen die Kartelle, ah ja, das ist die Kirche, die lassen wir mal in Ruhe, die kümmert sich ja hauptsächlich um die Alten, oder gibt es da schon auch Druck? Mexiko ist einer der gefährlichsten Ort der Welt für Priester. Ja, so zusammen mit Nigerien sind viele Priester getötet in den letzten Jahren oder entführt. Und das ist, weil tatsächlich die Priester hören Sachen, Geheimnisse von diesen Chefs oder von Menschen, die involviert sind mit diesen Themen, mit Drogen. Und die sind nicht gewünscht, dass die weiterleben. Ja, die müssen mal, werden sie getötet. Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Das berührt die Kirche auch. Aber ich würde sagen, es gibt einen großen Respekt auch. Ich habe es gehört mal von meinem Bischof, der sagt, wenn ich so eine Gemeinde, wo es Red Zone ist, ne, wo das rote so Viertel ist, weil kann man nicht eigentlich ohne Erlaubnis kommen. Was mache ich? Ich bringe eine Schwester mit. Das heißt praktisch, ne, die Ordensschwestern sind wirklich, viele haben viel Respekt, weil wenn sie mit einem Habit bekleidet sind, die Menschen wissen, dass das ist eine Präsenz von Christus, das ist eine Präsenz von das Evangelium. Das ist schön, das zu hören. Sieht man da noch so eine katholische Grundprägung dieses Landes, dass da der Respekt da ist? Ich würde sagen, das ist sowieso ein sehr marianisch noch geprägtes Land. Die Mexikaner haben eine sehr marianische Seele, würde ich sagen, aber das ganze Lateinamerika ist das so. Ne? Sie haben überall diese Verehrung zu der Gottesmutter und das macht das alles anders. Das liegt noch in uns, in Lateinamerikaner, und das ist vielleicht ein Schutz von all dieser bösen Sachen, die wir gerade erleben. Das sagt Rafael Daqui von Kirche in Not International über das immer noch große Ansehen der Kirche und ihrer Vertreter in Lateinamerika. Doch trotz dieser Anerkennung verliert sie immer mehr Gläubige. Und warum das so ist und welche Entwicklungen es gibt, das erfahren Sie gleich hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit dem Magazin Weltkirche aktuell. Lateinamerika, einst fast vollständig katholisch, wird für die Kirche zunehmend zur Problemregion. Jedes Jahr kehren viele Menschen ihr den Rücken. Über die Ursachen, aber auch über hoffnungsvolle Entwicklungen hat André Stiefenhofer mit Rafael Daqui gesprochen, der viele Jahre die Lateinamerika-Abteilung bei Kirche in Not leitete. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Sekten in diesen Ländern oder auch solche Kulte wie zum Beispiel La Muerte, El Muerte. Das ist ja relativ bekannt in Mexiko. Das ist im Grunde eine Perversion des katholischen Glaubens, auch eine Perversion der Gottesmutter. Wie geht die Kirche mit diesen Herausforderungen um? Die Kirche braucht Unterstützung. Mein Eindruck ist, dass es gibt so viele Seelen zu begleiten. Ja? Wir sagen hier in Deutschland, in Deutschland, es sind so wenige Priester. Aber wenn ich sehe, dreifach mehr Gläubigen, dass ein Priester muss eigentlich dienen, ne, in einer Pfarrei. Es ist so, dass in Lateinamerika, in Deutschland, also in der Welt eigentlich, für einen Priester gibt es 3000 Katholiken. In Lateinamerika für einen Priester gibt es fast 8000 Katholiken. Ja, und in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger als 3000. Und ich vermute, Lateinamerika hat mehr Berufungen. Lateinamerika hat mehr Berufungen, aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Der Eindruck, ich habe mein Heimatland Brasilien besucht für Oster und ich habe es gesehen, so in der Mainviertel, das ist, wo meine Eltern auch wohnen, das ist so viele dieser Pfingstkirchen haben so ihre Laden umgewandert in Kirchen. Ja, die Pandemie hat diesen Effekt auch gebracht, dass viele im Laden funktionieren nicht mehr und dann haben sie gemietet und haben neue Kirche gebaut in dem gleichen Viertel, wo die Pfarrei sehr aktiv war. Aber das ist ein Fall, weil es gibt so viele Menschen, es gibt noch Wachstum, es gibt noch viele Menschen, die suchen eine Stadt und die Kirche hat nicht genug Hände, alle diese Menschen zu erreichen. Und das ist ein perfekter Kontext für die Kirche, die machen ein Angebot, ein geistliches Angebot und die Menschen, die nicht gut ausgebildet sind, dann kommen zu diesen Pfingstkirchen. Mhm. Die katholische Kirche hat auch nicht genügend Priester, um die Seelsorge komplett priestergestützt aufrechtzuerhalten. Da gibt es aber gute Konzepte, zum Beispiel aus Brasilien mit den Katecheten. Genau. Trotzdem, also trotz dieser Situation, dass weniger Priester da sind, wir haben so viel Kreativität in unserer Pastoralarbeit. So viele Laien, so viele Katecheten, die begleiten viele Menschen. Ja, wir haben ein wunderschönes Projekt in Argentinien. Das ist tatsächlich so, dass Katecheten so geistliche Exerzitien zu geben. Weil die müssen nicht nur trainiert werden, so pädagogisch zu erzählen, was das Inhalt vom Glauben ist, sondern dass die kümmern sich, dass die selber so Zeugnis sind von diesem Glauben, die wir vertreten. Das ist eine richtige Vorbilder für die Glaubensweitergabe. Man hört ja auch immer, dass neue Ideen aus Brasilien, aus Lateinamerika auch einfließen in die pastoralen Pläne des Vatikans. Genau. So die geistliche Benedikt XVI. War in Brasilien und ich habe es einmal gehört, dass am Flughafen hat er eigentlich während dem Flug hat jemand ihm gesagt, dass es gibt so viele neue Pfingstkirchen in Brasilien und jeden Tag kommt neue. Aber er hat gesagt, dazu kommen auch jeden Tag neue von der Heiligen Geist, neue katholische Gemeinschaften, die entstanden sind, neue Bewegungen, die bringen diese Neuigkeit des Glaubens in Spiel. Ja? Und das erneuern viele mit der neuen Evangelisierung und das Feuer des Glaubens. Das ist sehr schön zu sehen. Wenn wir jetzt von Pfingstgemeinden in Brasilien sprechen, meinen wir aber was anderes. Was macht denn diese Pfingstgemeinden so anders als die Pfingstgemeinden, die wir hier aus Deutschland kennen? Ja, die sprechen hier natürlich so über praktisch über Sekten, würde ich sagen. Ja, so nicht wirklich so Kirchen. Entschuldigung wenn ich benutze das Wort Kirche, ja, für diese Gemeinde zu bezeichnen, sind Gemeinden, die in der 70er Jahre alt, vielleicht Ende der 70er entstanden sind und die viel mischen, zum Beispiel Glauben, also das heißt Religion und Politik. Es gibt eine große Einmischung hier. Die verstehen nicht, die arbeiten zu viel in die Richtung von dieser Theologie, die geht nur einfach so um Geld zu bevorzugen, ja, und statt so wirklich so die Rettung der Seele. Das heißt, wie die Rettung der Seele wäre verbunden mit so einer Prosperität, ne? Das ist tatsächlich so. Also es geht weniger darum, den Heiligen Geist ausgeschüttet zu bekommen, als möglichst viel Geld ausgeschüttet zu bekommen. Genau, das ist tatsächlich, man sieht in diese Tempel, die sie bauen, das sind sehr strukturiert wie Gesellschaften, die Geld machen. Und Geldwäsche ist auch so ein Thema in dieser Kirche. Ich spreche über Kirchen, aber das sind diese Gemeinde, die vertreten eigentlich ein Evangelium, die wir nicht kennen in die Konfession, in der christlicher Konfessionen, die wir hier in Deutschland sehen. Man hört aus Lateinamerika auch immer wieder Meldungen von sehr aggressiven säkularen Strömungen. Man hört teilweise sogar, dass Kirchen angezündet werden, dass Kirchen beschädigt werden, dass Menschen angegriffen werden, weil sie Katholiken sind, weil sie den katholischen Glauben vertreten. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren entwickelt? Das ist so eine Tendenz. Der Papst Franziskus spricht über diese höfliche so Diskriminierung oder höfliche so Verfolgung, ne? Das wir sehen in Lateinamerika überall, aber ich würde sagen in Argentinien und in Bolivien, wenn die Kirche spricht über Lebensthemen, oder Recht auf ein Kind muss geboren werden, ja, und egal welche Situation ist der Anfang des Lebens, dass wenn die Kirche verteidigt Themen, die gehen um Leben, zum Beispiel in Familien, das ist die Kirche sofort diskriminiert und das gesagt, das ist der Autoritarismus von der Kirche, dass die vertreten so eine alte Kultur, die nicht mehr gültig ist. Und dann, man sieht so frühmorgens die Kirche mit Graffitis überall. Oder werden so Menschen aus Regierung, wir haben in Argentina jetzt Abtreibung eigentlich legalisiert, in einem sehr katholischen Land, das ist sehr schade. Und wenn ein Provida, eine Pro-Life-Movement wie Bewegung, wie wir unterstützen Gravida zum Beispiel, versucht etwas zu sagen, dein Leben zu retten, dann sind sie nicht mehr so mit der Gesetz entsprechend und die, ja, das ist so. Oder was wir sehen in Chile im Moment, dass eine ganze Kirche gebrannt wird oder andere Kapellen auch und Gemeinden, die haben selber ihre Kapelle gebaut, in der Region von den Mapuches, das sind die Ureinwohner, so südlich ein bisschen von Chile, dass die brennen Kirche, weil die Kirche einfach nicht mehr zu hören wäre. Das ist Autoritarismus, ne, gegen der Kirche. In Deutschland ist es ja schon fast Konsens, dass man Abtreibung legalisiert hat, dass man nichts mehr gegen Abtreibung hier auch sagen kann im Mainstream. Wie ist das denn in Lateinamerika allgemein? Sie haben Argentinien angesprochen. Gibt es noch katholische Regionen, die sagen, wir müssen das Leben schützen vom Anfang bis zum Ende? Wir sind immer mehr so unter Druck. Ja, es gibt eine globale Agenda, so weltweit, die versucht, diese Strömung, so dass überall die Legalisierung weitergeht. Mexiko, sehr viel unter Druck. Kolumbien, wenn man denkt, so Euthanasie, eine katholische, wie 80% der Bevölkerung in Kolumbien ist katholisch, ne? Aber wir haben eine Euthanasie legalisiert. Das ist wirklich fast nicht zu verstehen. Aber das ist tatsächlich, weil wir brauchen die Kirche zu begleiten, das ist da Kirche in Not, zu unterstützen, dass Gläubige mehr über ihren Glauben wissen, ja, dass die Unterstützung und dass es geht auch, in den letzten Jahren haben wir immer mehr versucht, die Kirche zu unterstützen, die Soziallehre der Kirche zu erzählen. Ja, und dass die Katholiken das kennen und das in allen Bereichen, dass ein Leadership zu bauen, der leitet diese Gemeinschaft, aber versteht in der Tiefe, was bedeutet, Christ zu sein. Wenn man auf Lateinamerika schaut, dann hat man also diese zwei Realitäten, dass wir einerseits sehr viel Hoffnung haben, die Kirche spendet, die aus der Kirche herauskommt, viele Zukunftsvisionen, Zukunftsinputs auch für die gesamte Weltkirche aus Lateinamerika. Auf der anderen Seite sehen wir die großen Probleme der Region, gerade in den autoritären Systemen, und die Menschen fliehen aus der Region in großen Zahlen. In den USA gibt es gerade eine Border Crisis, eine große Grenzkrise in Texas. Das ist in den USA das beherrschende Thema in den Medien, viel wichtiger als die Ukraine, als der Ukraine-Krieg oder der Israel-Krieg zurzeit. Man hat so das Gefühl, die Region blutet aus. Die Menschen wollen einfach nur raus, wollen politisch und wirtschaftlich im Westen ihr Glück suchen. Haben Sie da eine Zukunftsperspektive, eine Lösung? Es gibt eine Lösung für die Migrationskrise oder für zu leben in Lateinamerika? Eine Hoffnung, sagen wir mal. Eine die Hoffnung. Kirche muss ja nicht alles lösen, aber vielleicht eine Idee haben, wie man das lösen könnte. Ich glaube, also, wenn wir leben aus dem Glauben, das ist eigentlich da, dieses Substrat, ne, für diese katholische, diese Christen, das Evangelium ist da, weil wir haben es bekommen von Europa und wir möchten das wieder beleben. Ne. So, es gibt im Moment so viel Polarisation, ne, so Polarisierung vielleicht ist das beste Wort, aber wenn wir leben aus dem Glauben, wir verstehen, dass wir eins sind und dass wir arbeiten für das Gutes. Und ich glaube, es gibt doch Hoffnung. Ich sehe auch viel Hoffnung, wo ich reise viel in Lateinamerika und ich sehe, ja, tatsächlich, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Hoffen wir also weiter, dass sich die Lage bessert in Lateinamerika und dass die guten Impulse aus Lateinamerika auch tatsächlich zu uns nach Europa überschwappen. Vielen Dank, Rafael Daqui, dass Sie uns die Lage in diesem riesigen Gebiet kurz überblickartig dargestellt haben. Dankeschön, das hat mir große Freude gemacht. André Stiefenhofer hat für Weltkirche aktuell mit Rafael Daqui gesprochen. Nach vielen Jahren als Teamleiter für Lateinamerika bei Kirche in Not International hat er vor kurzem eine neue Aufgabe übernommen. Er gehört jetzt zur Geschäftsführung der UCAT Foundation, einer Einrichtung, die zur Kirche in Not-Familie gehört. Glaubensweitergabe und Mission sind seine Herzensanliegen und darüber wird er auch am 8. Februar beim Begegnungstag von Kirche in Not in Köln sprechen. Und was es dort sonst noch zu erleben gibt, erfahren Sie gleich hier auf Radio Horeb. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell. Gleich werfen wir einen Blick auf den kommenden Begegnungstag von Kirche in Not am 8. Februar in Köln. Doch vorher schauen wir noch einmal kurz zurück auf das vergangene Jahr, als der neue internationale kirchliche Assistent Pater Anton Lesser seine Vision für das Hilfswerk erläuterte. Die Leute dazu anzutreiben, sich um Jesus zu kümmern, das ist jetzt bei Kirche in Not unter anderem ihr Job. Sie sind jetzt ein neuer Besen seit vergangenem Juni. Die kehren bekanntlich gut, besonders mit Ihrer Erfahrung. Sie haben sich die Dinge jetzt zuerst genau angeschaut. Sind Sie denn schon mit dem Anschauen fertig und haben Sie schon eine Vision für Kirche in Not? Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich schaue überhaupt nicht nur an. Ich fange einfach mal an irgendeinem Winkel und dann wursteln wir uns durch. Wo wurstelt sie denn gerade? Na, also ich möchte ein paar Dinge sagen. Das Erste, ich glaube, das, was im Epheserbrief 2,10 steht, trifft auf unsere Präsidentin sehr gut zu. Ich glaube, die wollte am Anfang auch nicht Exekutivpräsidentin von Kirche in Not werden. Aber es hat sich so entwickelt und das, ihre Berufung kann man ja einfach sehen. Und das ist schön. Und wir haben viele Leute bei Kirche in Not, ich habe das in keinem kirchlichen Kreis im deutschsprachigen Raum getroffen, wo so viele Leute, auch junge Leute, dabei sind, die wirklich Gottesreich wollen und sich dafür engagieren. Das sind junge Leute, die hätten vielleicht gut Karriere machen können, viel mehr Geld verdienen können, die jetzt da sind. Also ich freue mich sehr über die Menschen, die da zusammengefunden haben in diesem Werk. Also das möchte ich einfach als Kompliment mal so sagen. Mein Anliegen ist es, dass das, was Kirche in Not ganz groß auf seinen Fahnen stehen hat, es soll zuerst ein pastorales Werk sein, dass ich das halt ein bisschen mit meinen Mitteln auch stärken kann. Da ist vieles da, da ist vieles ausgerichtet, soweit ich das sehen kann. Aber das muss man auch nähren, das muss kultiviert werden. Was heißt denn pastoral? Pastoral heißt, dass der eigentliche Pastor, nämlich Jesus, in unserer Mitte gegenwärtig sein kann, dass er uns inspirieren kann, dass er mit uns gehen kann. Also, dass er in uns so etwas vorfindet wie Jünger. Ein Jünger vertraut seinem Meister. Also, ich möchte mithelfen, dass alle Mitarbeiter, Projektpartner, Wohltäter, ja, um es einfach so zu sagen, was tut ein Jünger oder eine Jüngerin? Sie vertraut Jesus, sie hört auf ihn und kommt immer mehr zu einem Gehorsam. Sie folgt ihm nach oder er folgt ihm nach, ein Jünger. Und er tut, was der Herr ihm aufträgt. Und das gehört kultiviert, immer wieder neu ins Bewusstsein gehoben. Und da möchte ich einfach mitwirken und mithelfen. Ja, und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines jeden Priesters in jeder Wirklichkeit, die ihm anvertraut wird. Ob das eine Pfarrei ist oder ob das ein Werk ist, bleibt sich gleich. Ja, das war Pater Anton Lesser beim Kirche-Not-Begegnungstag im vergangenen Jahr. Und jetzt schauen wir auf die kommende Veranstaltung am 8. Februar. Mehr dazu weiß Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Ripka. Hallo, Herr Niggewinner. Herr Ripka, Kirche in Not lädt unter dem Motto »Mutig das Evangelium bezeugen« nach der pandemiebedingten Unterbrechung nun schon zum zweiten Mal wieder nach Köln ein zu einem Begegnungstag, und zwar ins Maternushaus und in den Hohen Dom zu Köln. Hat Kirche in Not eigentlich eine besondere Beziehung zur Domstadt? Ja, auf alle Fälle. Es ist schon Tradition, dass wir immer zu Beginn des Jahres in Köln waren. Das Ganze hat Kardinal Meißner damals angefangen und es war auch lange unter dem Titel des Pater Werenfried Gedenktages. Ich denke, diese Tradition wird jetzt fortgeführt, immer zum Anfang des Jahres ein weltkirchliches und ein spirituelles Thema zu bringen, live on stage sozusagen. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder in dieser wunderschönen Domstadt sein dürfen. Sie haben immer sehr interessantes Programm. Wie wählen Sie die Themen und die Gäste aus? Und wer wird dieses Jahr kommen? Nun, Kirche in Not ist ja ein pastorales Hilfswerk. Also das heißt, wir haben sowohl die seelsorgliche Hilfe im Blick, die weltweit durch die Kirche geleistet wird. Aber wir wollen auch schon unseren Wohltäterinnen und Wohltätern etwas geistige Nahrung bieten. Und deswegen haben wir, wie gesagt, immer ein Thema, das uns im Glauben hoffentlich weiterbringt, und eins, das Neuigkeiten oder Zeugnisse aus der Weltkirche bringen. Pater Anton Lesser wird diesmal einen Impuls halten und unser internationaler Gast wird ein Priester aus Mexiko sein, der uns berichtet über die Situation in diesem Land, die stark von Bandenkriminalität und Drogenkriminalität geprägt ist und wie die Kirche dort für die Schwachen einsteht. Und ein bisschen als Synthese der beiden Sachen sprechen wir auch über den UCAT. Das ist ja dieser berühmte Katechismus für Jugendliche. für den jetzt auch Raphael Daqui als neuer Direktor zuständig ist. Wir haben ihn ja gerade noch gehört in seiner Funktion als Lateinamerika-Referent. Und er spricht eben, wie man den jungen Menschen weltweit die Lehre der Kirche erklären kann. Und nur zur Erinnerung, die Lehre der Kirche ist vor allem Feindesliebe, Vergebung, gerade das, was in unserer friedlosen Welt ganz, ganz bedeutsam ist. Auch in diesem Jahr kommen wieder Gäste aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not nach Köln. Pater Anton Lesser, den wir eben gehört haben, ist ebenfalls wieder dabei. Warum ist Ihnen diese internationale Präsenz so wichtig? Nun, zum einen, Pater Anton Lesser ist der kirchliche Assistent von Kirche in Not oder ACN International. Und er sorgt quasi auch dafür, dass das ganze Werk spirituell auch gut weitergeht. Und wir freuen uns da sehr auf seinen Impuls. Und das weltliche Pendant sozusagen, also derjenige, der schaut, dass die täglichen Geschäfte der ganzen päpstlichen Stiftung gut und im Sinne unserer Projektpartner laufen, ist Philipp Ozores, der Generalsekretär. Und ja, wie so eine Arbeit in der Zentrale aussieht, welche Entscheidungen da getroffen werden, welche Motivationen und welche Gründe es gibt, warum manches so oder so bei Kirche in Not aussieht. Ich glaube, das ist wirklich im Kernbereich, also im Herzen unserer päpstlichen Stiftung. Und wenn man erklärt bekommt, wie dieses Herz schlägt, dann ist das, glaube ich, schon ein ganz besonderer Einblick. Und viele Hörerinnen und Hörer kennen uns. Sie wissen, dass wir pastoral sind, dass wir ja die Kirche lieben und der Kirche und dem Papst dienen. Und ich glaube, das wird dann noch einmal an ganz vielen konkreten alltäglichen Beispielen sichtbar. Und die tätigen Personen bekommen dann auch ein Gesicht. Natürlich, Pater Anton Lesser ist vielen Hörern bekannt, andere vielleicht nicht so sehr. Herr Ripka, Sie haben gerade schon gesagt, die Veranstaltungen von Ihnen haben eigentlich immer einen spirituellen Teil, Gottesdienst oder Gebetszeiten. Wie wichtig ist eigentlich generell das Gebet für die Arbeit von Kirche in Not? Nun, es ist unerlässlich. Also wir glauben ja fest daran, dass Gott unser Schöpfer ist, dass der Heilige Geist uns überhaupt befähigt, alles zu tun, was wir tun, unabhängig, ob es jetzt in der Arbeit ist oder im Privatleben. Wir als Christen sind angewiesen auf Gott und ja, mit dem Schöpfer, mit dem Erlöser, mit dem Heiligen Geist immer wieder Kontakt aufzunehmen und sich auf Spur bringen zu lassen, sich verbunden zu wissen mit dem einzig wahren Weinstock. Das ist die Grundlage unserer Arbeit. Also eigentlich trivial, aber doch offensichtlich besonders. Wir haben feste Gebetszeiten und das äußert sich natürlich jetzt auch beim Jahresauftakt in Köln. Wir gehen auch wieder natürlich zur Heiligen Messe, die ist um 18.30 Uhr im Kölner Dom. Und das ist ein ganz, ganz fester Bestandteil. Was möchten Sie denn den Teilnehmern der Veranstaltung mitgeben? Welche Botschaft sollen die Besucher von Kirche nun nach diesem Tag mit nach Hause nehmen? Dass die Kirche großartig ist. Die Kirche ist mehr als das, was wir in Deutschland sehen, das mehr als die Themen, die in Deutschland vorgezogen werden. Die Kirche ist voller Heldinnen und Helden. Die Kirche ist glaubensfroh. Die Kirche ist ja der Quell der Sakramente und dort werden wir gestärkt. Dort werden wir ja wieder aufgebaut. Und wir haben so viele Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt und wir dürfen mit ihnen solidarisch sein und wir dürfen uns auch mit ihnen verbunden wissen. Das ist die großartige Botschaft. Wir sind im Glauben nicht allein, wir sind weltweit zu Hause und unsere Kirche ist einfach großartig. Können Interessierte denn noch teilnehmen? Ja, selbstverständlich. Es wäre natürlich gut, wenn man kurz vorher anruft. Es geht ein bisschen um die Planung, wie viele Getränke dann da sind. Aber ganz spontan kann man auch dazukommen. Und wir würden uns wirklich freuen. Um 13.30 Uhr geht's los im Maternushaus. Das ist ja in der Nähe vom Dom. Die Kölner und die in der Umgebung wohnen, die wissen das bestimmt, wo das ist. Also ganz herzliche Einladung, keine Scheu. Wenn man sich schon etwas vorher überlegt hat, gerne vorher anrufen bei uns oder eine E-Mail schreiben. Ansonsten gerne auch spontan vorbeikommen. Wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt, auch diejenigen, die nicht angemeldet sind. Vielen Dank, Herr Ripka, für diese Information und alles Gute für die Veranstaltung in Köln. Ja, ich danke Ihnen auch und ich freue mich schon auf sehr viele bekannte und auch neue Gesichter, die wir dann in Köln treffen werden. Herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Und hier noch einmal die wichtigsten Infos in aller Kürze. Der Begegnungstag von Kirche in Not in Köln am Samstag, den 8. Februar, beginnt um 13.30 Uhr mit einem Empfang und einem Imbiss im Maternushaus. Das ist das Tagungszentrum des Erzbistums Köln, das Sie vom Hauptbahnhof ganz bequem in 10 Minuten zu Fuß erreichen können. Dort finden dann auch die Podiumsveranstaltungen statt und um 18.30 Uhr schließt die Heilige Messe im Kölner Dom den sicherlich erfüllten Tag dann ab. Wer nicht nach Köln reisen kann, muss auch nicht traurig sein, denn Radio Horeb und der Fernsehsender EWTN übertragen ab 15 Uhr live und auch die Heilige Messe aus dem Kölner Dom wird dann ab 18.30 Uhr auf beiden Sendern ausgestrahlt. Alle Details dazu finden Sie online unter www.kircheinnot.de oder auch im Programmteil von Radio Horeb unter horeb.org. Also nochmals herzliche Einladung zum Kirche in Not Begegnungstag am Samstag, den 8. Februar in Köln. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie gerne wieder ein. Das war Weltkirche aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.